Die Augen. Die Augen lassen nicht nur Eindrücke herein, sondern sie lassen auch etwas heraus. In ihnen sieht man die Gefühle und Stimmungen des Menschen. Deshalb forscht man im Blick des anderen und versucht, ihm tief in die Augen zu schauen oder in seinen Augen zu lesen. Die Augen sind der Spiegel der Seele. Es sind ebenfalls die Augen, die in Tränen ausbrechen und so eine innere psychische Situation nach außen hin offenbaren. Die Iris-Diagnostik benutzt bis heute das Auge zwar lediglich als Spiegel des Körpers, jedoch ist es genauso gut möglich, im Auge Charakter- und Persönlichkeitsstruktur eines Menschen zu sehen. Auch der böse Blick oder der magische Blick zeigt uns, dass das Auge nicht nur ein Organ ist, das hineinlässt, sondern auch etwas Inneres nach außen entlassen kann. Aktiv werden die Augen auch dann, wenn man ein Auge auf jemanden wirft. Im Volksmund wird der Vorgang des Sich-Verliebens auch mit Sich-Verschauen bezeichnet. Eine Formulierung, die bereits verrät, dass Verliebte die Realität nicht mehr klar sehen können. Man verschaut sich in diesem Zustand sehr leicht, denn Liebe macht blind, wenn das nur nicht ins Auge geht. Die häufigsten Störungen im Bereich der Augen sind die Kurzsichtigkeit und die Weitsichtigkeit, wobei Kurzsichtigkeit vor allem in der Jugend auftritt und die Weitsichtigkeit eine Störung des Alters ist. Diese Verteilung ist naheliegend, denn Jugend sieht meist nur ihren eigenen engen Umkreis und es fehlt ihr daher der Überblick und der Weitblick. Das Alter besitzt mehr Abstand und Distanz zu den Dingen. Analog zeigt auch das Gedächtnis des alten Menschen neben der Vergesslichkeit für ganz nahe Ereignisse eine hervorragende Fähigkeit, weit Zurückliegendes mit bewundernswerter Exaktheit zu erinnern. Kurzsichtigkeit zeigt eine zu starke Subjektivität. Der Kurzsichtige betrachtet alles durch die eigene Brille und fühlt sich bei jedem Thema persönlich betroffen. Man sieht nur bis zur eigenen Nasenspitze und dennoch führt dieser enge Gesichtskreis nicht zur Selbsterkenntnis. Hier liegt das Problem, denn der Mensch sollte das, was er sieht, auf sich beziehen, um so sich selbst sehen zu lernen. Doch dieser Prozess pervertiert ins Gegenteil, wenn er in der Subjektivität stecken bleibt. Konkret heißt das, dass zwar der Mensch alles auf sich bezieht, aber sich weigert, sich darin selbst zu sehen und zu erkennen. Dann führt die Subjektivität nur in eine schmollende Beleidigtheit oder andere Abwehrreaktionen, ohne dass die Projektion aufgelöst wird. Die Kurzsichtigkeit deckt dieses Missverständnis auf. Sie zwingt den Menschen, seinen Eigenbereich näher anzuschauen. Sie rückt den Punkt des schärfsten Sehens näher an die eigenen Augen, näher an die eigene Nasenspitze. Die Kurzsichtigkeit zeigt somit auf der Körperebene die hohe Subjektivität. Sie will aber Selbsterkenntnis. Echte Selbsterkenntnis führt zwangsläufig aus der eigenen Subjektivität heraus. Wenn jemand nicht bzw. schlecht sehen kann, dann lautet die klärende Frage, was will er nicht sehen? Die Antwort heißt immer, sich selbst. Wie stark die Weigerung ist, sich so zu sehen, wie man ist, kann jedermann an der Dioptrienzahl seiner Brille leicht ablesen. Die Brille ist eine Prothese und damit Betrug. Man gleicht damit eine sinnvolle Korrektur des Schicksals künstlich aus und tut dann so, als ob alles in Ordnung wäre. Dieser Betrug wird bei den Kontaktschalen noch um eine beträchtliche Stufe verstärkt, weil man die Tatsache des Schlechtsehenkönnens auch noch vertuscht. Stellen wir uns einmal vor, man könnte über Nacht allen Menschen ihre Brillen und Kontaktlinsen nehmen. Was dann geschieht? Jetzt wird das Leben auf einmal viel ehrlicher. Da kann man sofort erkennen, wie jemand die Welt und sich sieht und, was viel wichtiger ist, die Betroffenen würden sich selbst erleben in ihrer Unfähigkeit, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Nur diejenige Behinderung nützt einem Menschen etwas, die er auch erlebt. Da könnte auf einmal so manchem bewusst werden, wie unklar sein Weltbild ist, wie verschwommen er alles sieht und wie eng sein Gesichtskreis ist. Vielleicht würde es dann einigen wie Schuppen von den Augen fallen und sie würden beginnen, die Dinge richtiger zu sehen. Denn wie will jemand, der nicht richtig sehen kann, jemals Einsicht erlangen? Der alte Mensch sollte aufgrund seiner Lebenserfahrung Weisheit und Weitsicht entwickelt haben. Doch viele verwirklichen diesen Weitblick leider nur auf der körperlichen Ebene als Weitsichtigkeit. Farbenblindheit zeigt uns die Blindheit für die Mannigfaltigkeit und Buntheit des Lebens. Davon sind Menschen betroffen, die alles grau in grau sehen und Unterschiede gern nivellieren. Mit einem Wort, ein farbloser Mensch. Die Bindehautentzündung zeigt uns wie jede entzündliche Krankheit einen Konflikt. Die Bindehautentzündung führt zu Schmerzen in den Augen, die nur durch Schließen der Augen eine Erleichterung erfahren. So verschließt man die Augen vor einem Konflikt, weil man ihm nicht ins Auge schauen will. Schielen. Wir benötigen beim Sehen zwei Bilder, um etwas in seiner ganzen Dimensionalität sehen zu können. Wer erkennt in dieser Aussage nicht bereits das ganze Polaritätsgesetz wieder? Wir brauchen immer zwei Sichtweisen, um die Einheit ganz begreifen zu können. Sind die Sehachsen jedoch nicht koordiniert, so schielt man. Das heißt, es entstehen auf der Netzhaut beider Augen zwei nicht deckungsgleiche Bilder. Doch bevor wir nun zwei divergente Bilder sehen, entschließt sich das Gehirn, lieber eines der Bilder ganz auszufiltern, nämlich das Bild des schielenden Auges. So wird man in Wirklichkeit einäugig, da das Bild des zweiten Auges nicht weitergeleitet wird. Man sieht alles flach und verliert damit die Dimensionalität. Genauso verhält es sich mit der Polarität. Auch hier muss der Mensch die beiden Pole als ein Bild sehen können, zum Beispiel Welle und Korpuskel, Freiheit und Determinismus, Gut und Böse. Schafft er dies nicht und klaffen beide Bilder auseinander, schaltet er eine Sichtweise aus. Er verdrängt sie und wird einäugig statt einsichtig. Der schielende Mensch ist in Wirklichkeit ein einäugiger Mensch, da das Bild des zweiten Auges vom Gehirn unterdrückt wird, was zum Verlust der Dimensionalität und damit zu einer einseitigen Weltsicht führt. Starr. Beim grauen Starr trübt sich die Linse und somit auch der Blick. Man sieht die Dinge nicht mehr scharf. Solange man die Dinge scharf sieht, besitzen sie allerdings auch Schärfe, das heißt, sie sind auch verletzend. Löst man jedoch diese verletzende Schärfe durch Undeutlichkeit auf, so verliert die Welt ihre Gefährlichkeit der Verletzung. Unscharf sehen entspricht einer beruhigenden Distanzierung von der Umwelt und damit auch von sich. Der graue Star ist wie eine Jalousie, die man herunterlässt, um nicht sehen zu müssen, was man nicht sehen will. Der graue Star legt sich wie Schuppen vor die Augen. Er kann bis zur Erblindung führen. Beim grünen Star, Glaukom, kommt es durch erhöhten Innendruck des Auges zum zunehmenden Ausfall des Gesichtsfeldes bis zum Röhrensehen. Man betrachtet die Welt wie durch Scheuklappen. Der Überblick geht verloren. Man nimmt nur noch einen beliebigen Ausschnitt wahr. Dahinter steckt der psychische Druck der nicht geweinten Tränen, Augeninnendruck. Die extremste Form des Nicht-Sehen-Wollens ist die Blindheit. Blindheit wird von der Mehrzahl der Menschen wohl als der härteste Verlust im körperlichen Bereich eingestuft. Den Ausdruck »Jemand ist mit Blindheit geschlagen« verwenden wir im übertragenen Sinne. Dem Blinden wird die äußere Projektionsfläche endgültig entzogen und er ist dadurch gezwungen, nach innen zu sehen. Die körperliche Blindheit ist nur die letzte Manifestation der eigentlichen Blindheit, um die es geht, die Blindheit des Bewusstseins. Vor einigen Jahren wurde in den USA durch eine neue Operationstechnik einer Anzahl von jugendlichen Blinden das Augenlicht wiedergegeben. Das Ergebnis war keinesfalls Glück und Freude. Vielmehr wurde die Mehrzahl der Operierten mit dieser Veränderung nicht fertig und konnte sich in dieser Welt nicht mehr zurechtfinden. Man kann diese Erfahrung gewiss unter den verschiedensten Gesichtspunkten analysieren und zu erklären versuchen. Für unsere Art der Betrachtung ist nur die Erkenntnis wichtig, dass man durch funktionale Maßnahmen zwar Funktionen verändern, nicht aber die Probleme beseitigen kann, die sich in den Symptomen lediglich manifestieren. Erst wenn wir von der Idee lassen, jede Art der Behinderung sei eine unliebsame Störung, die man so schnell und so unauffällig wie möglich wieder beseitigen oder kompensieren muss, können wir Gewinn aus der Störung ziehen. Wir müssen uns von der Störung erst einmal in unserem gewohnten Lebenstrott stören lassen. Wir müssen uns von der Behinderung erst einmal hindern lassen, so weiterzuleben, wie wir es bis jetzt taten. Dann wird Krankheit zum Weg und führt zur Heilung. Dann kann auch beispielsweise die Blindheit das wahre Sehen lehren und uns zu höherer Einsicht führen.